Thank you.

Im Hochwasser gewohnt, das ist alles nichts Besonderes. Das ist im Leben so. Verstehen Sie, war ein schönes Happening. Ich bin mir so mega geil. Ich bin geil. Also, wie war die hier? Ich will nur alles im Aschen haben. Lukas, Junge, lass mal Bar torkeln jetzt. Wohin? Bar. In die Bar? Du hast dann schon echt nett Schwimme in der Bar. Ja, Junge. Ja, du hast ordentlich reingelegt. Thank you. Das nicht. Es ist der 5. S. Auslandstelefonierer. Also ich finde, es ist halt witzig, wenn man es wirklich so richtig darauf aufbaut, aber mir, finde ich, passt es halt auch gar nicht, weil das wird alles über einen Kuh geworfen, ne? Das ist nicht so dreckig. Auch dieses Graphic Gaming, ne? Finde ich auch höchst abstrus. Und der Typ dahinter, der sieht halt auch gar nicht dreckig aus. Der sieht aus wie ein Knast. Ja, auf jeden Fall. Also wirklich, ey. Jetzt schau ich dich auf den Sand. 1, 2, 3. ja wieder da! Ey! Anton! Ey! Anton! Ah, komm an! Ey! Yeah.